الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، نحن إن شاء الله يتسوات من بوخ جمع العلوم والحكم من سواء من سواء الحديث تفهم. Wir haben gestern den ersten Hadith fertig gemacht über إنما الأعمال بالنيات، الحديث von عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Der zweite Hadith ist ebenso überliefert von Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Er sagte, und das ist ein langer Hadith, er sagte: بينما نحن جوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Es geht um die Salat على النبي، nicht um das. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا إليه، أو فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم أو بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة أو رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أن السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Also, wie gesagt, das ist ein sehr langer Hadith. Und dieser Hadith beinhaltet den gesamten Islam. Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagt: Während wir sitzend oder während wir beim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesessen sind, eines Tages kam ein Mann von sehr weiß und seine Haare sind sehr stark, sind sehr schwarz. Auf ihn sieht man nicht die Zeichen oder die Wirkung des Reisen oder der Reise. Und keiner von uns kennt ihn. Yani, all diese Zeichen, seine Kleidung sind weiß, seine Haare sind schwarz. Yani, er ist jemand, der nicht in der Wüste war. Sonst wäre ja alles staubig und so weiter. Ja? Und man sieht die Wirkung des Reisens nicht auf ihm. Und keiner von uns kennt ihn. Er setzte sich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und lehnte oder stützte seine Knie zu seinen Knien. Zu den Knien von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und gab seine Hände, seine Handflächen auf seine Oberschenkel und sagte: Ja, Muhammad, Berichte mir oder erzähle mir von dem Islam. Da sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu الإسلام das du bezeugst, dass لا إله إلا الله und dass محمد رسول الله es kein Gott gibt außer Allah und dass محمد der Gesandte Allahs ist, das Gebet verrichtest, die Zakat entrichtest, Ramadan fastest und das Haus, also Mekka, Hajj zum Haus machst, also nach Mekka, wenn du einen Weg dafür findest. Er sagte, du sprichst die Wahrheit. Da sagte Omar, so wunderten wir uns über ihn. Er fragt ihn und dann bestätigt er ihn. Dann sagte er, so erzähle mir von dem Iman. Er sagte, der Iman ist, dass du an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und den das bestimmte oder der Qadar, das Gute und das Schlechte glaubst. Er sagte, du sprichst die Wahrheit. So erzähle mir von Ihsan. Er sagte, dass du Allah so anbetest, dass du Allah so dienst, als würdest du ihn sehen. Denn wenn du ihn nicht siehst, sagte er, so erzähle mir von der Stunde. Er sagte, derjenige, der gefragt darüber wird, hat nicht mehr Wissen darüber als der Fragende. Er sagt, dann erzähle mir von ihren Zeichen. Dann erzähle mir von ihren Zeichen. Er sagt, dass die Frau ihre Herrin, ihre Gebieterin, ihre Chefin gebärt. Ja? Dass die Frau ihre Chefin gebärt oder ihre Herrin, ja, eine Herrin nicht im Sinne von Gott, sondern die über sie das Sagen hat. Ja? Und dass du siehst, dass du die paarfüßigen, Armen, ja, Hirten hohe Häuser bauen siehst. Okay? Dann ging er los. Dann wartete ich ein bisschen. Dann sagte er zu mir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Omar, weißt du, wer der Fragende ist? Er sagte, Allahu Rasuluhu a'lam. Er sagte, dies war Jibril, er kam, um euch eure Religion zu lehren. Okay? Überliefert bei Muslim. Dieser Hadith überlieferte Muslim, und das nennt man Tafarrada bihi Muslim an al-Bukhari. Das heißt, das hat nur Muslim überliefert. Bukhari hat das nicht überliefert. Okay? So überlieferte er von dem, okay, das kümmert uns jetzt wenig, von Weg von Kahmas, von Abdullah ibn Buraida, von Yahya ibn Ya'mur. Er sagte, okay, das interessiert uns jetzt wenig. Okay, er sagte, der Erste, der yani, über Qadr gesprochen hat, yani, schlecht gesprochen hat in Basra, war Mu'abbad oder Ma'bad al-Juhani. So ging ich und Hamid ibn Abdurrahman al-Humari Hajjin oder Ma'tamrin. Das heißt, wir waren auf Hajj oder auf Umrah. Okay. Da sahen wir Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma, eintreten in den Masjid. Nein, entschuldige, da sagten wir, sie gingen zu Umrah oder zu Hajj, und da sagten wir, wenn wir nur einen von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam treffen würden, dann um ihn zu fragen über diese Leute, die über Qadr sprechen, ja, Qadariyya. Da trafen wir Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, eintreten in den Masjid. Da nahm ich, also da ging ich und mein Freund oder mein Gefährte packten ihn. Einer von seiner Rechten und einer von seiner Linken. Okay. So dachte ich mir, dass mein Gefährte das Sprechen mir überlassen wird. Dann sagte ich, ja, aber Abdurrahman, also Abdullah ibn Umar, bei uns sind Leute erschienen, die den Koran lesen. Ja? Und die das Wissen von sich behaupten. Oder ja, nee, vertreten. Ja? Und er redete dann über sie. Sie behaupten, es gibt kein Qadr. Okay? Dann sagte er, wenn du diese triffst, dann berichte ihnen oder verkünde ihnen, dass ich mich von ihnen lossage und dass sie sich von mir lossagen oder dass sie frei von mir sind. Und bei denjenigen, bei denen Abdullah ibn Umar schwört, wenn einer von ihnen wie Uhud, wie der Berg von Uhud, Gold hätte und es für Sabilillah ausgeben würde, spenden würde, dass er an den Qadar glaubt. Dann erzählt er, sagte mein Vater, Umar ibn Khattab, erzählte mir oder berichtete mir, er sagte, während wir bei dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam saßen, und dann sagte er den Hadith, den wir vorhin erwähnt haben. Okay. Dieser Hadith überlieferte auch Ibn Hibban in seinem Sahih von einem anderen Weg, dass auch Muslim überliefert hat, jedoch das Wortlaut nicht erwähnt hat. Ihr seht bei Sahih Muslim, er kann mehrere Überlieferungsketten bringen, aber nicht unbedingt den Wortlaut davon. Ja? Weil jede Überlieferungskette kann ihren eigenen Wortlaut haben, aber manchmal, yani, man muss auch verstehen, wie man die Hadith-Bücher liest. Yani, Al-Bukhari zum Beispiel ist dafür bekannt, dass er manchmal den Hadith teilt. Ja? Er berichtet den gleichen Hadith, aber einmal hier und einmal hier. Der Hadith gehört zusammen, aber er hat das einmal hier so gebracht und einmal hier so gebracht, weil hier das passt hier dazu und das passt hier dazu. Man muss verstehen, wie man die Hadith-Bücher liest. Ja? Das heißt, er hat es geschnitten, den Hadith. Ja? Muslim und viele andere Hadith-Gelehrten, was machen die Ketten dafür? Aber er berichtet nur einen Wortlaut. Okay? Al-Bukhari zum Beispiel kann zum Beispiel ein Hadith, und das verstehen manche Leute nicht, ein Hadith daif bringen. Aber nicht als Haupthadith, sondern als, yani, als Shahid. Was ist Shahid? Ein Bezeugter für den Haupthadith. Das heißt, er hat den Haupthadith, das ist Sahih. Und da kam ein anderer Hadith, der ist zwar daif, aber ist die gleiche Bedeutung wie dieser Sahih, den er gebracht hat. So ist es nicht der Haupthadith, sondern als und der Hadith. Und das kann daif sein, dass wir, warum? Weil der Haupthadith ist was? Sahih, verstanden? Okay, es gibt bei Al-Bukhari Al-Shawahid und Al-Mu'allaqat und so weiter und so fort. Okay. In diesem anderen Wortlaut gibt es etwas mehr, Und zwar bei Islam steht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass du Hajj machst und Umrah machst und Ghusl machst von Janaba und dass du vollständig dein Wudu machst und Ramadan fastest. Dann sagt Jibril, wenn ich dies tue, dann bin ich ein Muslim. Er sagte ja. Und dann gibt es bei Iman, dass du an Jannah und Nar und die Waage glaubst. Dann sagt er, wenn ich dies tue, bin ich ein Mu'min. Er sagte ja, die Angelegenheiten eures Dienstes zu lehren, nimmt von ihm, bei dem meine Seele in dessen Hand liegt. Er war mir nicht fremd, ja, nee, ich habe ihn nicht erkannt vor dieses Mal und ich habe ihn nicht erkannt, bis er gegangen ist. Dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich habe ihn selber nicht erkannt, bis er gegangen ist. Okay. Und es ist überliefert von der Hadith von Abu Huraira in Sahihain, in Bukhari und Muslim, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß einmal für die Menschen. Dann kam ein Mann und sagte, was ist der Iman? Er sagte, der Iman ist, dass du an Allah, seine Engel, seine Bücher und das Treffen mit ihm und seine Gesandten und das wieder auferstehen. Das letzte Wiederauferstehen glaubst. Er sagte, ja, Rasulallah, was ist der Islam? Er sagte, der Islam ist, dass du Allah, der Ibadah gebührst und ihm nichts, kein Schirk, ihm nichts zur Seite gesellst, verrichtest und die verpflichtenden Zakat oder die verpflichtende Zakat entrichtest und Ramadan fastest. Er sagte, ja, Rasulallah, was ist der Ihsan? Er sagte, der Ihsan ist, dass du Allah dienst oder der Ibadah gebührst, so wie ihn, als würdest du ihn sehen. Denn wenn du ihn nicht siehst, dann sieht er dich. Er sagte, ja, Rasulallah, wann ist die Stunde? Er sagt, derjenige, der darüber gefragt wird, hat nicht mehr Wissen als der Fragende. Jedoch werde ich dir erzählen über ihre Zeichen. Wenn die, ja, der Mann. Bitte. Allah, Allah. Ich werde dir schon wieder. Allah dass ihre, dass die Mutter ihre was, ihre Herrin gebärt, dann so ist dies von ihre, von die Zeichen davon. Und wenn du die nackten Barfüßigen als Köpfe der Menschen, ja, als Anführer der Menschen sieht, dann ist dies von dem, von ihren Zeichen. Und wenn die Hirten der Viecher, also der Tiere, ja, siehst, dass sie hohe Häuser bauen, dann ist dies von den Zeichen. Okay. In fünf, die keiner kennt außer Allah. Dann rezitierte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bei Allah ist das Wissen der Stunde. Er bringt das Regen, sendet das Regen hinab und weiß, was in den Gebärmüttern ist und keine Seele weiß, was sie morgen macht oder was sie morgen trifft und keine Seele weiß, auf welchem Boden sie stirbt. Allah ist wissend und allwissend und Khabir, ja nicht. Alkundig. Dann ging der Mann, dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bringt mir den Mann zurück. So nahmen sie ihn, damit sie ihn wiederbringen, oder dann sahen sie nichts mehr. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dies ist Jibril, kam, um den Menschen ihren Dien zu lehren. Also der Hadith gibt es auch in Al-Bukhari, aber mit einer anderen Überlieferungskette und auch von einem anderen Sahabi, von Abu Huraira, radiallahu anhu. Und Muslim überlieferte ihn mit einem Kontext, der noch vollständiger ist als dies. Und darin ist über Iman, dass du an den Qadr vollständig oder allesamt glaubst. Und an Ihsan, dass du Allah fürchtest, als würdest du ihn sehen. Musnad von Hadith von Shahr ibn Hushib, von Ibn Abbas und von Ibn, Abi, von Ibn Amir, auch Abi Amir. أو أبي مالك في النبي صلى الله عليه وسلم من سن الحديث ذكت إيه وبي hörten die Antwort des Propheten صلى الله عليه وسلم und wir sahen nicht wer mit ihm spricht und hören nicht seine Worte. Okay, das heißt in dieser Überlieferung ist so, dass sie doch nicht, dass sie nicht wussten oder nicht, sie haben die Antworten des Propheten gehört, aber nicht den Mann gesehen. Jedoch, das widerspricht, das wird widersprochen von dem Hadith von wem? Von Umar radiallahu anhu. Und der Hadith von Umar ist authentischer. Also Jibril war da, aber nicht als, sondern in Gestalt von einem Menschen. Okay? Und dieser Hadith überlieferte von Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik und Jurayr ibn Abdullah al-Bajli und andere. Und das ist ein gewaltiger, großartiger, ein sehr gewaltiger, großartiger Hadith. Er beinhaltet die Erklärung der gesamten, des gesamten Din. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam an dessen Ende, dies ist Jibril. Er kam zu euch, um euch euren Dien zu lehren. Nachdem er die Stufe des Islams, die Stufe des Imans und die Stufe des Ihsans erklärte, so machte er all dies zum Dien. Okay? Und es gibt Meinungsverschiedene, die Frage über Islam oder die Frage über Iman. Okay, so ist im Hadith von Umar, das Muslim überlieferte, dass er Tirmidhi und andere, dass er zuerst mit dem Iman fragte. So wie es im Hadith von Abu Huraira ist. Und es ist in einigen Überlieferungen von Hadith von Umar, dass er zwischen Islam und Iman nach Ihsan fragte. Yani zuerst Islam, dann Ihsan, dann Iman. Okay? Was den Islam betrifft, so deutete es der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Taten der äußeren Gliedmaßen, von den Aussagen und Taten. Yani die äußerlichen Taten. Okay? Und das erste davon ist was? Das Bezeugnis, das La ilaha illallah. Das Bezeugen, das La ilaha illallah. Dass Muhammad Rasulullah, das bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt, und dass Muhammad sein, der Gesandte Allahs ist. Und dies ist die Tat der Zunge. Du musst zuerst bezeugen, okay? Und das ist die Tat der Zunge, bezeugen mit der Zunge. Dann das Gebet zu verrichten und das Zakat zu entrichten, Ramadan zu fasten, und Hajj zu machen, wer einen Weg dafür findet. Und dies ist geteilt zwischen eine körperliche Tat wie Gebet und Fasten und eine finanzielle Tat wie Lotto. Das ist lauter? Ja. Okay. Und Hajj. Barakallahu fiik. Jetzt habe ich die Zeile verloren, wo ich war. Nein, und eine finanzielle Tat, und das ist diese Fair. Und was von beiden ist, okay, von körperlicher und finanzieller, und das ist was, und das ist der Hajj, oder wie der Hajj, für denjenigen, der weit von Mekka wohnt. Okay, oder weit von Mekka ist. Und in der Überlieferung von Ibn Hibban fügte er dazu auch die Umrah. Und der Ghusl von Janaba und des Vollständigen des Wudu. Und darin ist ein Hinweis darauf, dass alle äußerlichen Pflichten unter der Bezeichnung oder unter dem Begriff des Islams fallen. Darin ist ein Hinweis darauf, dass alle äußerlichen Taten unter dem Begriff des Islams fallen. Okay? Und das bestätigt wieder die Akhida von Ahl Sunna, das was? Das ist ja immer was? Qawlun wa amalun wa niyyah. Das ist ja immer eine Aussage, Tat und Absicht im Herzen. Barakallahu fiik. Okay? Er erwähnte hier die Grundsätze, also die Fundamente der Taten des Islams, über die oder auf die gebaut wird, wie es in der Erklärung kommen wird, wo er sagt, der Islam ist aufgebaut auf was? Auf fünf. Ja, Bunyal Islam ala khams. Darüber werden wir inshallah berichten. Er erwähnte hier aber nur, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier nur die Grundsätze, die grundsätzlichen Taten des Islams. Und seine Aussage in einigen Überlieferungen, wenn ich dies tue, dann bin ich ein Muslim, sagte er, ja, bedeutet, dass wer vollständig die Säulen, die fünf Säulen des Islams macht, dass ein wahrer, tatsächlicher Muslim wird. Wer die fünf Säulen des Islams macht und umsetzt, wird ein tatsächlicher Muslim. Obwohl jemand, der die Shahada, die zwei Bezeugnisse, Muslim hukman, aufpassen. Und hier ist eine ganz wichtige Sache, die jeder verstehen muss. Und das Missverstehen davon hat viele Leute entweder in den Rollo, in den Übertreiben oder in Untertreiben gebracht. Es gibt zwei Arten von Islam. Es gibt zwei Arten von Islam. Al-Islam al-Hukmi und Al-Islam al-Haqiqi. Al-Islam al-Hukmi kommt von welches Wort? Hukm, yani? Wann urteile ich für einen Menschen mit dem Islam? Der urteilische Islam sozusagen. Und das andere ist der wirkliche Islam, der tatsächliche Islam. Al-Islam al-Hukmi, dafür reicht was? Reichen die Anzeichen des Islams. Das heißt, wenn jemand die Shahadatin ausspricht und er macht nichts dagegen, er macht kein Naqid von Naqid den Iman, dann ist er was? Dann bekommt er den Urteil des Muslims. Aber der tatsächliche Islam, der wirkliche Islam, das weiß nur wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Der Islam al-Hukmi hängt mit den Ahkam von Dunya zusammen. Und der Islam al-Haqiqi hängt vor allem mit den Ahkam von Akhira zusammen. Okay? Das heißt, wer die fünf Säulen des Islams tatsächlich umsetzt, ist ein wirklicher Muslim. Okay? Aber wer nur die Schahada ausspricht und nichts dagegen macht, ist er was? Ist ein Muslim, vom Urteil her ein Muslim. Okay? Ich sage, nichts dagegen macht. Das heißt, dass er betet. Okay? Aber ich sehe jemanden jetzt für einen Augenblick. Er spricht die Schahada. Dann ist er für mich ein Muslim. Solange ich nichts gesehen habe, was dagegen spricht. Okay? Verstanden? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Okay? Und das hängt auch mit den Schurut von La ilaha illallah zusammen. Weil manche Leute werfen Leuten aus dem Islam raus mit der Behauptung, was? Er hat gegen die Schurut von La ilaha illallah verstoßen. Manche, die Schurut von La ilaha illallah, die Bedingungen von La ilaha illallah, manche davon sind für die Dunya und manche davon sind also für den Islam al-Hukmi und manche davon sind für den Islam al-Haqiqi. Manche davon kannst du nicht wissen, die Gewissheit, das gegen Schak ist. Gegen Zweifel ist, Barakallahu. Woher willst du wissen, ob jemand Gewissheit hatte? Ja? Und deswegen, wie gesagt, darauf muss man aufpassen. Okay? Fragen, inshallah, nach dem Unterricht. Barakallahu. Ist kein Problem, inshallah. Okay. Das heißt, wenn jemand die zwei Schahadaten bestätigt, okay, dann ist er, was, ein Muslim vom Urteil her, dass wenn er damit in den Islam eintritt, dann wird er dazu verpflichtet, die restlichen Eigenschaften des Islams einzuhalten und zu tun. Das heißt was? Das heißt, mit das Aussprechen von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mit der richtigen Absicht natürlich, kommt man was? In den Islam rein. Heißt, sobald er La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, schützt das was? Sofort ist er geschützt. Sein Blut und sein ist jetzt, bekommt er den Urteil was? Muslim. Aber dann wird er verpflichtet, die restlichen Pflichten des Islams einzuhalten. Okay? Dann wird er verpflichtet, die restlichen wird er verpflichtet, die restlichen fünf Säulen des Islams, okay, einzuhalten. Und wer die zwei Bezeugnisse lässt oder irgendwas tut, was dagegen ist, dann was? Dann tritt er aus dem Islam raus. Und in sein Austreten von dem Islam durch das Unterlassen des Gebetes ist eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, so wie es Ibn Rajab al-Hanbali sagt. Und in sein Unterlassen der restlichen fünf Säulen des Islams, das heißt, wir haben gesagt, wenn er die Schahada auslässt oder sie lässt, oder irgendwas dagegen tut, tritt er aus dem Islam aus, die Schahadatin. Wenn er das Gebet lässt, darüber gibt es was? Eine bekannte Meinungsverschiedenheit. Wenn er die restlichen fünf, yani was? Die restlichen von den fünf, yani die restlichen drei, Saum Ramadan, Ita al-Zakah und der Hajj lässt, ja, gibt es genauso eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob er Kafir wird oder nicht. Okay? Weiß ich klar. Auch bei Zakat. Ist dagegen auch Beweise, dass ein Muslim ist? Nee. Nee, sie gibt's nicht. Ja. Machen. Bei Hajj auch. Bisschen. Sowieso. Okay. Darüber werden wir inshallah dann berichten. Kommt inshallah dann. Okay. Auch bei Zakat, auch bei Hajj. Ich weiß, was du meinst, weil Abu Bakr Siddiq die Mani'a Zakat bekämpft hat. Das ist eine Gnabe, eine Ta'ifa Mumtani'a. Dieser Begriff muss man dann lernen. Ta'ifa Mumtani'a ist eine Gruppe, die sich mit Waffengewalt entzieht. Mit Macht und Waffengewalt. Eine Ta'ifa Mumtani'a, selbst wenn die den Adhan unterlässt, wird sie bekämpft. Verstanden? Die entzieht sich der Hukm von Scharia mit Gewalt. Oder mit Schutz einer Gewalt. Entweder er hat selber die Gewalt, er hat selber die Macht dafür, oder wie es heute die Tawarit tun oder die Kuffar tun, er entzieht sich der Scharia und durch den Schutz des Taghuts. Dann ist das eine Ta'ifa Mumtani'a. Darüber gibt es keine Hindernisgründe, keine Entschuldigungsgründe. Verstanden? Wenn er sich mit Gewalt entzieht. Okay? Eine entziehende Gruppe heißt das so. Okay? Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, ja, nee. Es gibt darüber sehr viele Sachen. Auf jeden Fall, ich will jetzt dieses Thema nicht aufmachen, weil Sheikh al-Islam Taymiyyah hat auch sehr viel darüber in Majmu' al-Fatawa berichtet. Wir kommen dazu. Okay? Aber das ist eine ganz eine andere Geschichte. Okay? Und deswegen gibt es auch die Frage, hat Abu Bakr sie als Murtadin bekämpft? Okay? Oder hat er sie nur als Leute bekämpft, oder die wegen der Zakat und so weiter? Ja, nee, darüber gibt es, wie gesagt, die Fragen. Okay? Verstanden? Und von das, was darauf hinweist, dass alle äußerlichen Taten unter dem Begrifflichkeit oder unter der Begrifflichkeit des Islams fallen, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt: Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Der Muslim ist derjenige, der die Muslime ja, genau, von seiner Zunge und seiner Hand hütet. Und Muslim ist derjenige, der die Muslime von seiner Zunge und seiner Hand hütet. Und in Sahihain von Abdullah ibn Amr, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, welcher Islam ist das Beste? Ja, er meinte, was ist von Islam das Beste? Er sagte, dass du das Essen speist, yani den Leuten, den Armen gibst, und das Salam gibst, denjenigen, den du kennst und den du nicht kennst. Er fragte über was, der Mann? Er fragte über den Islam. Also wenn die Taten nicht zum Islam und zum Iman gehören, hätte der Prophet nicht so geantwortet. Okay? Und dann Sahih al-Hakim von Abu Hurairah radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Inna li Islami suwan wa manaran ka manar al-tariq. Min dhalik, an ta'budallaha la tushrik wa la tushrika bihi shay'a wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wal amra bil ma'ruf wal nahya 'anil munkar wa taslimika 'ala bani Adam idha laqituhum wa taslimuka 'ala ahli baytika idha dakhalta 'alayhim faman intaqasa minhunna shay'an fa huwa sahmun min al-islam taraka ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Islam hat Grundsätze und Leuchttürme für den Weg. Leuchtlampen, okay? Davon ist was, dass du Allah azza wa jal die Ibadah gebührst und ihm nicht zur Seite stellst. Okay? Das Gebet verrichtest, die Zakat entrichtest, Ramadan fastest, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, und dass du Bani Adam, die Kinder Adams, grüßt, wenn du sie auf sie triffst. Und dass du die Leute deines Hauses grüßt, wenn du auf sie triffst, wenn du auf, bei ihnen eintretest. Okay? Yani, wenn du nach Hause kommst, dass du Salam gibst. Okay? Wer davon etwas vermindert, yani etwas nicht tut, ist das etwas von Islam, das er gelassen hat. Und wer alles davon lässt, dann hat er den Islam hinter seinen Rücken geschmissen. Okay? Verstanden? Ist es klar? Zack. Ja. Und Abu Darda überlieferte von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte: للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإتمام الوضوء والحكم بكتاب الله وسنة نبيه وطاعة ولاة الأمر وتسليمكم على أنفسكم وتسليمكم على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم وفي إسناده ضعف. طيب. Da gibt es ein Hadith von Abu Darda, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagt, Islam hat Leucht, yani ein Leuchten und Zeichen wie die Lampen des Weges. Das Kopf davon und die Haupt, yani alles, das Wichtigste davon ist was? Das Bezeugnis, dass La ilaha illallah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Das Gebet zu verrichten, die Zakat zu entrichten, das Wudu zu vollenden und das Richten oder Herrschen nach Allahs Buch und die Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam und das Gehorchen der Ulat al-Umur. Ulat al-Umur sind die was? Die Befehlshaber. Das sind welche, wer? Die Ulama und die Umara. Okay? Die Befehlshaber. Natürlich Ulat al-Umur, nicht Ulat al-Khumur. Ha? Ja? Nicht, dass die Khawarij sagen, aha, ah, die Madakhla jetzt kommen und sagen, aha, seht ihr, man muss Ulat al-Umur gewachen. So wie einer, ein Vollidiot vor ein paar Fragen zu fangen. Okay? Dass man die Ulat al-Umur gehorcht und dass ihr euch selbst grüßt, gerne untereinander, und dass ihr euch, eure Familien grüßt, wenn ihr zu ihnen geht, wenn ihr bei ihnen eintritt, und dass ihr die Menschen begrüßt, wenn ihr auf sie trefft. Und in seiner Überlieferungskette ist er daif. Yani, es ist ein Hadith, was daif, vielleicht ist es was mawquf. Was ist ein Hadith mawquf? Yalla, Habibi. Was ist ein Hadith mawquf? Abu Askar. Ahmad. Ein Tabi wurde das berichtet. Sagen wir was dazu. Ja, sag. Mawquf ist, glaube ich, einfach, dass es nicht, ja, dass man nicht, dass nicht gesagt wurde, dass es vom Gesandten direkt gesagt wurde, dass es nicht von ihm direkt gehört wurde, sondern dass es als berichtet hat über den Gesandten. Und ich liebe dich zu nachher. Was sagst du? Okay, das Gleiche. Du warst nicht da. Was sagst du? Okay. 20 Setups nachher. Ah, was? Zack. Das haben wir alles durchgemacht. Ja. Hadith al-Muqof ist die Aussage, was überliefert wird von einem Sahabi, von ihren von Sahaba, von ihren Aussagen und ihren Taten. Das ist nicht wie was, Hadith, was ist vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist was? Und was ist von einem Tabi? Genau. So, was, wer hat falsch geantwortet gehabt? Ich auf jeden Fall. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ein paar Sachen. Okay. Genau wie du sagst. Machen. Okay? Schön. Es gibt ganz einfach zum Lernen. Marfu', Mawquf, Maqtu'. Ein Marfu' ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder seiner Tat. Ein Mawquf ist was? Mawquf. Lern, yani, du kannst dir so eine, ein Stichwort geben. Ich habe es so gelernt. Mokuf, wer ist beim Propheten gestanden? Mokuf kommt von Wakafa. Wer ist beim Propheten gestanden? Tor. Wer hat keine Verbindung? Macht alles getrennt. Wer hat keine Verbindung zum Propheten? Wer hat ihn nicht gesehen? Tabe, fertig. So haben wir es in der Schule als kleine Kinder gelernt. Okay? Noch einmal. Wakafa? Ist was? Stehen. Wer ist beim Propheten gestanden? Sahabi. Okay? Und wer hat keine Verbindung zum Propheten? Das heißt Maqtu', getrennt. Und wer hat denn der erhobenste Mensch auf der ganzen Welt? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Marfu'. Khalas. Ja, nee, das ist nicht die Erklärung. Das ist nur so Stichwörter für das Gehirn, damit du es nicht vergisst. Okay? Verstanden jetzt? Marfu' ist was? Marfu' vom Prophet. Okay? Mawquf, wer ist vom Propheten gestanden? Sahabi. Maqtu', wer hat keine Verbindung zum Prophet? Tabi. Khalas. Leicht oder nicht? Nein. Munqata' ist wieder was ganz anderes. Nein, Munqata', vergiss es jetzt einmal, ja? Das kommt noch. Okay? Hi. Er sagt, in der Überlieferungskette ist was ein Daf und vielleicht ist es was? Mawquf. Yani, vielleicht ist es was? Die Aussage eines Sahabis. Okay? Und das ist ein bestätigt, der Islam sind 8 Pfeile. 8 yani, Sachen. 8 Teile. Al-Islam und Sachen. Passt auf und konzentriert euch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Hudhaifa sagte, Al-Islam sind 8 Pfeile. Islam ist ein Pfeil. Das Gebet ist ein Pfeil. Pfeil. Die Zakat ist ein Pfeil, der Hajj ist ein Pfeil und der Dschihad ist ein Pfeil, der Saum von Ramadan ist ein Pfeil und der Amr ibn Ma'arin ist derjenige, der keinen Pfeil bekommt, der keinen Anteil bekommt. Okay? Das heißt, der Islam ist in 8 Anteile. Okay? Der Islam ist ein Anteil. Jetzt kann jemand sagen, er sagt, der Islam ist in 8 Anteilen. Dann fängt er wieder mit Islam an. Ja, damit meint er was? Was dich in Islam reinbringt, das sind die Schahadatin. Okay? Der Islam ist ein Teil. Das Gebet ist ein Anteil. Die Zakat ist ein Anteil. Der Hajj ist ein Anteil. Der Dschihad ist ein Anteil. Der Saum von Ramadan ist ein Anteil. Amr bil Ma'ruf, das gute Gebeten, ist ein Anteil. Das schlechte Verbieten ist ein Anteil und verloren ist, unglücklich ist derjenige, der keinen Anteil bekommt oder keinen Anteil hat. Überliefert von Al-Bazzar Marfu'an. Was ist Marfu'an? Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jedoch der Mawquf ist authentischer. Das heißt Mawquf von Sahab. Verstanden? Das heißt, Abu Ishaq überlieferte das von Hudhaifa. Das ist was? Hudhaifa radiallahu anhu. Ist was ein Hadith, was? Mokhuf, ja. Und Al-Bazzar überlieferte das Marfu'a, yani? Eine Aussage des? Ich mag keine Männer, die flüstern. Jedoch das Mokhuf, yani die Aussage, dass die Überlieferung vom Sahabi ist was? Authentischer. Okay? Und andere überlieferten das als Abu Ishaq von Al-Harith, von Ali radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam und andere. Jedoch der Mokuf auf Hudhaifa, yani der Mokuf von Hudhaifa ist was authentischer. Das sagte Ad-Daraqutni und andere. Und seine Aussage, der Islam ist ein Anteil, damit meint er was? Die Shahadatin, weil sie sind das Anzeichen, das Zeichen des Islams. Okay, das Zeichen des Islams. Und damit wird der Mensch zu einem Muslim. Ebenso, das Unterlassen der Verbote fällt unter die Begrifflichkeit des Islams auch. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam überlieferte, von das gute Islam oder von das schöne Islam oder von das gute Islam eines Menschen ist, dass er das lässt, was ihm nichts angeht. Okay, und darüber werden wir inshallah auch. Das ist ein eigenständiger Hadith, darüber werden wir inshallah dann reden. Okay? Darauf weist auch, was Imam Ahmad und Tirmidhi und Nasa'i von Hadith al-Arbad al-Nisariya von Nabi sallallahu alaihi wa sallam überlieferten, dass er sagte, Allah azza wa jal gab ein Beispiel, einen geraden Weg. Okay? Und auf beiden Seiten des Weges, an beiden Seiten der Linie, sind zwei andere Wege. Darin sind geöffnete Toren. Okay? Vor den Toren sind Vorhänge, die geschlossen sind. Ja, man kann nicht reinschauen. Okay? Und auf den Tor oder bei dem Tor des Weges ist ein Rufer, der sagt, O ihr Menschen, tretet in den Weg allesamt. Ein Rufer, der ruft von innen des Weges. So, wenn jemand will, dass er irgendwas von diesen Toren öffnet, sagt er, was ist mit dir? Öffne es nicht. Denn wenn du es öffnest, kommst du da rein. Der Weg, die Linie, ist der Islam. Und die Verbogenen, die Mauern, ja, da ist der Weg und auf den beiden Seiten sind was? Mauern. Okay? Die Mauern sind Allahs Grenzen. Okay? Die geöffneten Toren sind Allahs Verbote. Okay? Okay? Allahs Heiligtümer, Allahs Verbote. Okay? Und dieser Rufer am Anfang des Weges ist Allahs Buch. Und der Rufer über den Weg ist Allahs Ermahnung in den Herzen jedes Muslims. Das ist ein sehr schöner Hadith. Noch einmal. Von Al-Hadith, überliefert von Imam Ahmad al-Tirmidhi und Nasa'i, von Hadith al-Arbad ibn Sariya, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, Allah hat ein Beispiel gegeben, einen geraden Weg. Auf beiden Seiten des Weges gibt es was? Zwei Mauern. Darin sind geöffnete Toren. Auf den Toren oder über die Toren sind eine gelassene Vorhänge. Ja? Auf den Tor oder bei dem Tor des Weges ist ein Rufer, der sagt, O ihr Menschen, tretet allesamt in den Weg ein. und geht nicht in den verbogenen Weg. So, wenn jemand irgendetwas von diesen Toren öffnen will, sagte er, was ist mit dir? Öffne es nicht, denn wenn du es öffnest, tretest du darin ein, fällst du rein. Okay? Der Weg ist der Islam. Die zwei Mauern sind Allahs Verbote. Die geöffneten Toren sind Allahs. Allahs Grenzen sind die zwei Mauern. Die geöffneten Toren sind was? Allahs Heiligtümer und Verbote. Und dieser Rufer am Anfang des Weges ist Allahs Buch. Und der Rufer im Weg oder über dem Weg ist Allahs Ermahnung in den Herzen jedes Muslims. Und der Tirmidhi fügte dazu, und Allah ruft zu der Wohnstätte des Islams, des Salams, des Friedens, und leitet, wem er recht, wem er will, zu einem geraden Weg. Das ist ein Vers vom Koran. Surat Yunus, Vers 25. Alayhi wa sallam gegeben hat. Ja? In diesem Beispiel, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, ist, dass der Islam der gerade Weg ist, den Allah azza wa jal befohlen hat, dass man darauf bleibt, gerade darauf bleibt. Und er verbot, seine Grenzen zu überschreiten. Und wer etwas von den Verboten begeht, dann hat er Allahs Grenzen was überschritten. Hier ist es auch ganz wichtig, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte den Islam allgemein als was? Dass Allahs, was? Der gesamte Weg und nicht nur etwas, was im Herzen ist. Das heißt, die Taten gehören auch dazu. Okay? Barakallahu fikum und jazakumullahu khairan. Wartet, da gab es eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem Muslim und einem Mu'min? Von Urteil her gibt es keinen Unterschied. Von Urteil her gibt es keinen Unterschied zwischen Mu'min und Muslim. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jalla im Koran, Ya ayyuha alladhina amanu, sagt, o ihr Gläubigen, dann meint er damit was? Ein Muslim und ein Mu'min. Okay? Und der Islam und der Iman sind zwei Worte oder zwei Begrifflichkeiten, die in der Bedeutung gleich sind. Wenn sie auseinandergehen in der Begrifflichkeit, das heißt, wenn ein Begriff davon erwähnt wird, ohne der andere, das heißt nur der Iman und der ohne Islam, dann umfasst er auch den anderen automatisch. Das heißt, wenn der Islam, oh, ja, ayyuhal Muslimun, dann kann man nicht sagen, er meint nicht die Mu'minun. Nein, automatisch der andere. Wenn von Islam gesprochen wird, umfasst er automatisch was? Der Iman. Und wenn von Iman gesprochen wird, umfasst er automatisch was? Der Islam. Und wenn beide in einem Kontext erwähnt werden, dann hat jeder von denen eine Bedeutung. Okay? Dann wenn der Islam alleine erwähnt wird, dann umfasst das alle Gesetzgebungen und alle Glaubensbekenntnisse und alle Akhlaq und Adab von Islam. So wie Allah Azza wa Jalla sagt, inna dina indallahi al-Islam. Okay? Ebenso der Iman. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Er hat euch erschaffen, so ist, gibt einer von euch ist was? Die einen von euch sind Kuffar und die anderen von euch sind was? Mu'minin. Es gibt keine dritte Gruppe Muslimin. Okay? Das umfasst es automatisch. So ist. Die eine davon, wenn es alleine erwähnt wird, umfasst es automatisch der andere. So, aber wenn Islam und Iman in einem Kontext gesagt werden, dann wird der Iman mit der Aqida und mit den Taten der Herzen vor allem, ja, gedeutet, okay, also mit der Aqida, verstanden, was antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli und so weiter, okay, und Islam wird mit den Taten der Gliedmaßen gedeutet. Okay? So wie Allah Azza wa Jalla sagt, ja, was? قالت الأعراب آمنا, die Araber sagten, wir glauben, so sag, sprich was? Sag nicht, wir glauben, sondern sie kommen. Okay? Okay. So ist der Iman meistens, wenn es alleine erwähnt wird, dann meint man mit, was die Aqida und was der Glaubensbekenntnis betrifft und so weiter, yani was die Aqida und Glaubensgrundsätze betrifft. Okay, und nicht nur die Taten der Herzen alleine, sondern auch die Umsetzung davon natürlich. Keine Frage. Aber der Islam ist da meistens, wenn er mit dem Iman in zusammen erwähnt wird, dann meint man, also wenn der Iman zusammen mit der Islam erwähnt wird, dann meint man die Glaubensgrundsätze, die Aqida und so weiter. Und wenn der Islam mit dem Iman zusammen erwähnt wird, dann meint man mit dem Islam die Taten der Gliedmaßen und die Erkennung des Islam, die fünf und so weiter und so fort. Verstanden? Ist das klar? Mu'min ist derjenige, der Allahs Verbote unterlässt und Allahs Befehle nachgeht. Okay? Und wer tatsächlich ein Mu'min ist oder nicht, das weiß Allah. Aber jeder Muslim ist ein Mu'min und jeder Mu'min ist ein Muslim vom Urteil her. Verstanden? So findest du zum Beispiel, Allah Azza wa Jalla sagt, in den Muslimina und Muslimat und Mu'minina und Mu'minat und so weiter. Das heißt, hier meint man die Muslime, die in den Islam eingetreten sind, und die Mu'minina, die an Allah glauben, die in deren Herzen der Iman eingetreten ist, egal ob er Mann oder Frau ist. Okay? So, und der Vers, der wissen Araber sagten, wir glauben, spricht, sagt, ihr habt nicht geglaubt, sondern ihr seid Muslime und der Iman ist noch nicht in euren Herzen eingedrungen oder reingekommen. Ja, daraus hat man rausgenommen, dass der Iman spezieller ist und noch in Sunna wal Jama'a. Okay? Verstanden? Ja, ja, komm schon noch. Hey. Abu Samira, du bist Mike? Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.